Was ist an der Banane so krumm? Vor etwa 100 Jahren bestimmte die United Fruit Company, eine der großen amerikanischen Handelsketten, den Bananenhandel. Ihr gehörten riesige Bananenplantagen in Mittel- und Südamerika. Und sie beherrschte den US-amerikanischen Markt. Diese Company begründete ihr Imperium, das bald die Länder Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama und Kolumbien umschloss, auf einer Geschäftsidee. Die Company baute Eisenbahnlinien. Als Dankeschön bekam sie von den Regierungen riesige Bodenflächen überschrieben. So konnte sie Bananen anbauen und zugleich den Abtransport besorgen. Ihr gehörten die Plantagen. Mit dem wachsenden Geschmack an Bananen wurden es immer mehr. Die Bahnlinien, die Elektrizitätswerke und auch die Erntearbeiter. Denn wenn die Erntearbeiter gegen ihre schlechten Arbeitsbedingungen aufmuckten, standen amerikanische Truppen im Land. In Honduras geschah das allein im ersten Viertel des vergangenen Jahrhunderts viermal. Die Company hatte so viel Macht und Einfluss, dass sie einen Staat im Staate bildete. Wollte eine Regierung die Landverteilung neu regeln und der amerikanischen Handelsgesellschaft Land abnehmen, um ihre eigenen Bauern besser zu stellen, dann war das der letzte Reformversuch in ihrer Regierungszeit. In Guatemala brachte der Konzern Mitte der 50er Jahre die Regierung zu Fall. Danach verschlechterte sich die politische und wirtschaftliche Situation im Land zunehmend. Guatemala wurde zu dem, was man Bananenrepublik nennt. Bananenrepublik spielt auf die Macht der Bananenkonzerne an und auf die Abhängigkeit und Bestechlichkeit von Politikern, die sich diese Ergebenheit mit viel Geld vergolden lassen und riesige Vermögen ins Ausland schaffen, ohne sich um Not und Elend der Bevölkerung zu kümmern. Immerhin, so betonen die einen, verschafft der massenhafte Anbau von Handelsgütern vielen armen Menschen Arbeitsplätze. Ohne die sähe es ja noch schlimmer für sie aus. Andererseits bezeichnen Kritiker den Preis für die Arbeitsplätze als sehr hoch. In den letzten Jahrzehnten hätten sich die Lebensbedingungen im größten Teil Afrikas und Lateinamerikas keinesfalls verbessert, sondern verschlechtert. Die armen Länder machten sich untereinander auf dem Weltmarkt Konkurrenz, drückten gegenseitig die Preise für Bananen, Kaffee oder Kakao. Das verschlimmere die Arbeitsbedingungen noch und führe zu einem erbarmungslosen Raubbau und zum ökologischen Ausverkauf der Natur.